Verändert ist mein Leben, um deine Liebe möcht ich ewig werben. Alles empfangen und alles dafür geben. Ich will ihn immer leuchten und dich werben, und auf und nieder sich Engel schweben. Noch wärst du ferne, dann müsst ich versterben mit dir. Thank you.